Willkommen bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria Deutschschweiz. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not grüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die Lage der Christen in Syrien bleibt nach dem Sturz Assads und dem jüngsten Machtwechsel von Unsicherheit geprägt. Während es erste Anzeichen einer Stabilisierung gibt, überwiegen bei vielen Christen dennoch Skepsis und Sorge. Wie frei kann die Kirche heute arbeiten? Welche Zukunft erwarten die Christen unter der neuen Regierung? Diese Fragen kläre ich jetzt mit Tobias Lehner aus der Presseabteilung von Kirche in Not hier in München. Hallo, grüß dich, Tobias. Hallo, Volker. Tobias, wie gestaltet sich aktuell die Lage für die Christen in Syrien? Können Gottesdienste oder andere kirchliche Aktivitäten stattfinden? Das ist wirklich die gute und hoffnungsvolle Nachricht. Ja, Gottesdienste können stattfinden. Ja, es haben in der vergangenen Woche auch wieder die katholischen Schulen in Syrien öffnen können, die eine wichtige Funktion haben, nicht nur für die Christen dort. Und ja, das ist die noch bessere Botschaft, es kann jetzt auch das Weihnachtsfest, offizielle Weihnachtsfeierlichkeiten stattfinden. Wir haben Berichte zum Beispiel aus Aleppo bekommen von Projektpartnern, die sagen, die neuen Machthaber hätten die Christen explizit aufgefordert, Weihnachten zu begehen. Es wurden erste Weihnachtsdekorationen, Christbäume aufgestellt, Weihnachtsdekorationen angebracht. Das hebt natürlich auch ein bisschen die Stimmung in der Bevölkerung, gibt natürlich Hoffnung und Zuversicht, die die Menschen in dieser Zeit ganz besonders brauchen können. Mhm. Aber es ist eine Mischung aus Hoffen und Bangen. Ja, du sagst es, die neuen Machthaber haben regelrecht zu Weihnachtsfeiern aufgefordert, um eben die Stimmung zu verbessern. Ist das denn jetzt ein Zeichen echter Freiheit oder sehen die Christen das eher mit Vorbehalt? Das ist eben die ganz große Frage. Ein Gesprächspartner, übrigens muss ich dazu sagen, alle unsere Gesprächspartner haben sich entschieden, anonym zu bleiben. Sie wollen ihren Namen nicht veröffentlicht sehen. Ich meine, das spricht ja auch schon für sich, für die Vorsicht in dieser Situation. Zitiert die neuen Machthaber mit den Worten, wir sind gekommen, um alles besser zu hinterlassen, als es war. Trotz dieser sehr beruhigenden Botschaft überwiegt aber bei den Christen die Skepsis. Das unterscheidet sich regional. Während in Aleppo mehr die Hoffnung überwiegt, haben wir Stimmen aus Homs oder auch aus der Hauptstadt Damaskus, wo es wirklich mehr Skepsis und Angst gibt. Eine Quelle in diesem Land sagt uns, nach all dem Leid und den Strapazen fällt es uns einfach schwer, den neuen Behörden ohne weiteres zu vertrauen. Sie wissen nicht, was kommt. Es ist eine sehr gespannte und angespannte Erwartung. Also die Sorge um die Zukunft, das treibt die Menschen natürlich um. Aber was sind denn die aktuellen Nöte und welche Entwicklungen würden jetzt zu einer weiteren Verschlechterung führen? Also die aktuelle Not ist natürlich das tägliche Überleben. Die Preise sind durch den Machtwechsel, durch die Kämpfe im Land in die Höhe geschnellt. Das hat sich jetzt auch wieder langsam verbessert. Die Versorgungslage bleibt aber kritisch. Interessanterweise sagen uns unsere Gesprächspartner im Land, dass die Waren aus Syrien teurer sind als die Waren, die aus dem Ausland kommen, insbesondere aus der Türkei. Also da sieht man auch, welche Koalitionen es da offensichtlich gibt. Und was natürlich die ganz große Frage ist, wie wird es jetzt regierungsmäßig weitergehen? Welche Verfassung wird das neue Syrien bekommen? Wird es eine Verfassung sein, die auf der Scharia, also auf dem islamischen Recht beruht? Man darf ja nicht vergessen, bei den neuen Machthabern handelt es sich um islamistische Gruppen, islamistische Rebellen, die ihre Wurzeln in Al-Qaida und so weiter hatten, die sich mehrmals verändert haben, die sich jetzt sehr moderat geben. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, auf welche Rechtsgrundlage wird dieses Zusammenleben jetzt gestellt? Und da sagen halt auch unsere Ansprechpartner in Syrien, wenn eine Verfassung auf der Scharia beruhen sollte, dann werden wieder viele Christen das Land noch zusätzlich verlassen müssen, denn dann werden sie in ihren persönlichen Freiheiten eingeschränkt sein. Die Christen sind eine kleine Minderheit, es waren ja mal 1,5 Millionen, jetzt sind es ja gerade mal ja, um 90% eigentlich gesunken in den vergangenen Jahren, 150.000 so etwas. Und da ist natürlich die Frage, wie wird es für die weitergehen? Sie haben wenig politischen Einfluss, um ihre Rechte geltend zu machen. Umso besser ist es und umso wichtiger ist es, dass eben wir, dass eben auch das Ausland, die internationale Gemeinschaft draufschaut auf diese Situation der Minderheiten. Ja, ich wollte gerade sagen, die rechtliche Grundlage, das wird ja sehr wichtig sein in der Zukunft. Wie wichtig ist in dieser Phase jetzt die internationale Unterstützung, aber auch das Draufschauen auf diese Entwicklungen? Enorm wichtig. Und ich denke, auch das ist eine hoffnungsvolle Botschaft jetzt zu Weihnachten. Ich habe noch nie so viel von Syriens Christen gelesen und gehört in den Nachrichten, wie jetzt in den vergangenen Wochen. Es gibt da scheinbar auch in der deutschen Bevölkerung ein sehr waches Bewusstsein für die christlichen und anderen religiösen Minderheiten im Land, dass man denen eine Stimme gibt, dass man sich bewusst für ihre Rechte einsetzt, haben sich auch Politiker in dieser Hinsicht geäußert. Das darf uns schon Hoffnung und Zuversicht machen. Was es natürlich bringt, das wissen wir alle nicht. Aber wichtig ist es, das immer wieder anzusprechen. Es sind ja jetzt auch erste diplomatische Kontakte Deutschland und Europa mit den neuen syrischen Machthabern aufgenommen worden, dass das in den Gesprächen explizit zum Ausdruck kommt, dass es eine Verfassung, ein Zusammenleben geben soll, dass die Freiheiten der Minderheiten eben auch achtet und dass es eben nicht ein Regimewechsel ist von einer Seite, wo alle zum Schweigen gebracht wurden, hin zu einem Regime, das jetzt die religiösen Minderheiten zum Schweigen bringt. Das wäre tatsächlich ein Bärendienst und das wäre dann tatsächlich das Aus für die Christen in Syrien. Gegenwärtig sieht es nicht so aus und ich denke, das ist schon eine hoffnungsvolle Botschaft, die wir mitnehmen können und die wir weiterhin ins Gebet, in unsere Unterstützung mit hineinnehmen können, denn die Christen in Syrien und ihre Arbeit für die gesamte Bevölkerung können wirklich jede Form der Unterstützung brauchen. Das sagt Tobias Lehner aus der Presseabteilung von Kirche in Not Deutschland. Die Situation der Christen bleibt also fragil und trotz eines scheinbaren Aufatmens durch erste Erleichterungen bleibt die Sorge groß, dass die Freiheiten unter einer neuen Ordnung weiter eingeschränkt werden könnten. Internationale Aufmerksamkeit, Tobias Lehner hat es gesagt, aber natürlich auch Unterstützung sind also jetzt wichtiger denn je. Vielen Dank, Tobias, für die Einblicke in die Lage vor Ort. Dir ein gesegnetes Weihnachtsfest und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Volker, und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern gesegnete Weihnachten. Bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb geht es gleich weiter. Wir sprechen dann mit dem Afrika-Missionar Pater Hans-Joachim Lohre. Er war ein Jahr lang in Gefangenschaft dschihadistischer Milizen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Was für die meisten von uns ein Albtraum wäre, beschreibt Pater Hans-Joachim Lohre, von vielen einfach nur liebevoll Pater Hajo genannt, als eine Art Sabbatjahr. Ein Jahr lang war der deutsche Geistliche in der Wüste Malis gefangen, festgehalten von Islamisten. Über diese Zeit, seinen Blick auf den Islamismus in Afrika und seinen unerschütterlichen Glauben hat er mit André Stiefenhofer gesprochen. Das Interview wurde bei einem Besuch von Pater Hajo im Münchner Studio von Kirche in Not aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Pater Hans-Joachim Lohre. Dankeschön. Pater Hajo, Sie sind ein alter Bekannter hier in diesem Studio. Sie waren vor 3 Jahren das letzte Mal hier bei uns. Damals haben Sie uns ausführlich über Ihre Arbeit in Mali berichtet. Ganz kurz, was hat Sie nach Mali verschlagen? Wie sah Ihre Arbeit dort aus? Gut, ich bin Afrika-Missionar, katholischer Priester, gehöre der Gesellschaft der Afrika-Missionare an, auch Weiße Väter genannt. Und im Rahmen unserer Ausbildung machen wir ein Praktikum. Und da hatte ich mir Mali ausgesucht in Westafrika, 3-mal so groß wie die Bundesrepublik, wie Deutschland, 1,2 Millionen Quadratkilometer, 22 Millionen Einwohner, 80% Muslime, 1-2% Christen, Katholiken und 20% Naturreligion mehr oder weniger. Meine Arbeit, die war in den letzten 26 Jahren in Mali verschieden. 11 Jahre lang war ich in verschiedenen Vereinen. Und da geht es eigentlich um die Begleitung der weit verstreuten Basisgemeinschaften. Das sind manchmal nur 3, 4, 5 Familien. Dann aber auch sehr viel Ausbildung von Laien. Dann war ich auch verantwortlich für die missionarische Berufswerbung, für junge Leute, die sich für die Afrika-Missionare interessiert haben. 6 Jahre lang war ich Studentenseelsorger an der katholischen Uni. Und als mich der Präsident Gauck bei dem Besuch 2015 fragte, wer ich denn sei und was ich denn tun würde, dann sagte ich, ich bin geistlicher Begleiter der Muslime. Und er sagte, das ist aber interessant. Ich sagte, das stimmt auch. 2019 hatte ich dann mein Mandat zu Ende und bin dann rübergewechselt in unsere Gemeinschaft, die sich um das Zentrum Glaube und Begegnung und das Institut für christlich-islamische Bildung engagiert, die das trägt. Und da dann die letzten 4 Jahre war ich im christlich-islamischen Dialog tätig. Christen in Mali, wer ist das? Wer ist das? Wer ist Christ in Mali? Sind das Einheimische oder sind das Europäer? Nein, alles nur Einheimische, ja. Weil wir haben jetzt Leute, die kommen dann aus dem Togo oder aus der Elfenbeinküste, aber der größte Teil ist einfach Einheimischer, ja. Vom Stämmen der Bobo, Bambara, Dogon, Minyanka. Unter den Pöll, den Fulbe, Fulani, wie man die wohl in Deutschland nennt, und den Tamashek gibt es einige evangelische Christen, aber keine Katholiken. Wo haben die den Glauben herbekommen? Es sind doch hauptsächlich muslimische Länder. Ja, oft eben, wenn die zum Studieren oder in die Schule gekommen sind, in die Hauptstadt. Und da haben die eben Christen kennengelernt, haben die besucht. Von einer Frau weiß ich, die war Tochter eines Imam aus Timbuktu und die wohnte nahe der Kirche in Gao und hat immer da die Lieder gehört und hat sich versteckt hinter der Kirchenmauer, um die Lieder zu hören. Und das war dann war die so ergriffen davon, dass sie zu dem Pater hingegangen ist und sagt, ich will auch Christin werden. Das ist also so der Hintergrund ihrer Arbeit. Sie waren dann in den Schlagzeilen, als sie entführt wurden. Gab es denn vor ihrer Entführung ein Gefühl von Bedrohung? Fühlten Sie sich jemals unsicher? Als 2012 die Tuaregs sich mit diesen verschiedenen islamistischen Gruppierungen verbündet haben und dann 2/3 des Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben, da gab es so eine Zeit von 1-2 Jahren, wo die Frage gestellt wurde, bleiben, weggehen. Entführungen waren schon an der Tagesordnung, Attentate. Manchmal schickte die Botschaft dann auch Warnungen, gehen Sie an diesem Wochenende nicht in die und die Richtung. Und das haben wir natürlich befolgt, so wie auch zum Beispiel, es gibt verschiedene rote Zonen, wo man nicht mehr hinfahren darf alleine. Und das stimmt, in den letzten 10 Jahren fühlte ich mich dann doch etwas unsicher. Ne? Da muss ich aber auch sagen, ich habe dann einmal meditiert über den Satz aus dem Matthäus-Evangelium, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert, der wird es retten. Und dann kam mir das so, die Arbeit, die ich zurzeit tue, im christlich-islamischen Dialog oder auch schon vorher als Studentenseelsorger, die ist ganz wichtig, um eben Verständnis zwischen Christen und Muslimen zu fördern, um über Toleranz zu sprechen, um Frieden. Wenn ich jetzt sage, das ist zu gefährlich, ich fahre nach Hause, ich gehe nach Hövelhof und da überfährt mich ein Autobus, ich meine, dann haben wir auch nichts gewonnen damit. Wichtig ist, dass das, was du tust, Sinn macht. Ne? So wie, ich vergleiche es manchmal, man weiß theoretisch, dass, wenn man in ein Auto steigt, einen Unfall haben kann. Aber man denkt ja nicht daran, wenn man ins Auto steigt. In dem Moment, wo es passiert, da sagt, ach, dann ist mir das heute passiert. Und so ähnlich war das für mich auch für die Entführung. Man weiß theoretisch, dass sowas passieren kann, rechnet aber nicht damit, dass mir das passiert. Wichtig ist, dass es die Sache wert ist, sozusagen. Dieses Gefühl hatten Sie immer. Ja. Und am 20. November 2022 wurden Sie schließlich von Islamisten entführt. Wie lief das ab? Der 20. November 2022 war der Christkönigssonntag. Und ich kam um 7.30 Uhr aus meinem Haus raus, also unserer Gemeinschaft, ging auf mein Auto zu, um in einem 10 Kilometer entfernten Stadtteil in einer christlichen Gemeinde, Kalabankura, die Messe zu lesen. Und während ich auf mein Auto zugehe, kommt ein Mercedes angefahren, stellt sich hinter mein Auto und dann springen 3 Leute in Militäruniform raus. Und ich denke noch, langsam, wir haben noch Zeit, denn neben unserem Haus ist die Kapelle von der Universität, wo die Messe um 8 Uhr ist, wo eben dann auch andere Leute hinkommen. Und dann kam einer mir entgegen und sagte, Pater, Sie sind verhaftet. Ich sage, wie verhaftet? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt erst die Messe lesen, dann können wir drüber reden. Und in dem Moment packt mich einer von hinten und zieht mich auf den Rücksitz von dem Mercedes. Dann kriege ich Handschellen, so eine Mütze über den Kopf und dann sind wir weg. Das war eine Sache von 5 bis 10 Sekunden. Und der Mann sagte noch, seien Sie still, Sie können sich gleich an der Basis erklären. Und das ist eben die Falle, wo ich reingetappt bin, insofern, dass ich dachte, ich habe wohl irgendwie was gesagt am Telefon oder in der E-Mail, was der Militärregierung nicht gefallen hat. Und jetzt werde ich eben dann verhört. Aber nachdem wir dann über den Sitz der Militärregierung, über Kati hinausgefahren sind, da wusste ich, nein, das sind keine Militärs, das sind die anderen. Wer hat Sie denn gefangen genommen? Der Jenim, das ist die Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime von Iyad Ak Ali, das ist ein Tuareg-Stamm. Ne? Mit dem Mercedes sind wir so 2-3 Stunden gefahren, dann bogen die rechts ab und sind dann zurückgefahren nach Bamako. Und in dem Moment kamen dann eben 3 Dschihadisten auf 2 Motorrädern. Dann kam ein Motorrad hinten im Kofferraum, einer setzte sich ans Steuer, einer war rechts neben mir. Und der fragte mich, kennst du Iyad Ak Ali? Ich sage, ja, ich habe den Namen gehört. Ja, und Amadou Koufa, ja, habe ich auch gehört. Al-Qaida, ja, habe ich auch gehört. Ja, die wirst du jetzt kennenlernen. Wir sind nämlich die Guten. Wir sind von Al-Qaida. Wir sind nicht die vom Islamischen Staat, die die Leute einfach so umbringen. Ich sage, gut. Und sagte gleich, Pater, haben Sie keine Angst. Wir tun Ihnen nichts. Wir werden Sie gut behandeln. Und ich hatte auch niemals gehört, dass Al-Qaida, also die Geiseln in Mali, schlecht behandelt wurden. Und das hat sich also bei mir wirklich bewahrheitet. Ich habe niemals ein böses Wort gehört oder eine Geste oder geschlagen oder angekettet, wie man das manchmal gehört hat. Bei mir nie. Al-Qaida wird ja im Westen in einem Atemzug mit dem Islamischen Staat genannt. Das ist für uns jetzt kein großer Unterschied. Aber ja, die Menschen vor Ort, die sahen das ganz anders. Wie haben die denn über den Islamischen Staat gesprochen? Die bekämpfen sich auch, Al-Qaida und der Islamische Staat. 2022 gab es ja 300 Tote in Kämpfen zwischen den beiden. Gut, also für die Menschen vor Ort in Mali, die mögen weder Al-Qaida noch der Islamische Staat, weil beides eben Terror ist, aber beim Islamischen Staat dann wohl doch noch ein bisschen mehr. Ne? Aber ist es jetzt nicht so, dass die Leute das so als eine Art Robin Hood sehen und sagen, okay, das sind jetzt überhaupt unsere... Überhaupt nicht. Nein, okay. Nein. Ganz. Also da gar keine Unterstützung bei der Bevölkerung haben diese islamistischen Gruppen, egal ob es jetzt Al-Qaida oder Islamischer Staat ist, kaum Unterstützer. Nein. Gut, die drängen sich auf, drücken sich eben auf, ja, durch ihre Kalaschnikow. Aber wo kommen die denn her? Kommen die von außerhalb? Sind die gar nicht in Mali heimisch? Doch, das sind Malier. Aha. Und wie sind die radikalisiert worden? Das ist einfach, ja, das ist die große Frage. Und ich fragte dann, die ersten 6 Wochen war ich da so im Buschland von Mali, im Sahel. Und das war wirklich wie ein Pfadfinderlager. Ich habe da also mit 5, 6 Bewachern gelebt. Die waren zwischen 16 und 26 Jahre alt. Und wir wohnten auf einer großen Lichtung zusammen. Und wir, den ganzen Tag haben wir nur miteinander gesprochen über den Glauben, über Koran, über Bibel, über Christentum, über Muslime, wie man beten soll und wie man nicht beten soll. Und sie fragten mich dann auch, wieso bist du Priester geworden? Was machen katholische Priester in unserem muslimischen Land? Jetzt sagen sie bloß nicht missionieren oder bekehren. Und dann sagte ich, wenn jemand den Ruf Gottes hört, muss er dem folgen oder nicht? Ja, natürlich. Das ist ja auch die Grundbedeutung von Islam, ne? Sich unterwerfen unter den Willen Gottes. Ja, ich sagte, ich habe eben diesen Ruf gehört, Priester zu machen. Ja, und was machen Priester zu werden? Und was machen die Priester? Ich sage, die machen das, was sie eigentlich überall machen sollten. Sie sollen Zeugen der Liebe Gottes sein. Ja, und das konnten die dann akzeptieren. Und dann fragte ich zurück, ja, und du, wieso bist du Dschihadist geworden? Der sagte, wir waren alle in Bamako. Wir hatten alle so kleine Jobs. Und wir waren so skandalisiert zu sehen, wie die Muslime ihren Glauben nicht leben. Die rauchen, die trinken Alkohol, die Mädchen sind mit kurzen Rocken, die sind geschminkt, die haben Kinder, bevor sie verheiratet sind. Das geht nicht, das entspricht nicht dem Willen Gottes, so wie es im Koran steht, in der Scharia. Ne? Und dann sprach ihn irgendwann mal einer von den Imamen an und sagte, wir brauchen Leute, die sich einsetzen und dadurch, dass die malische Regierung nicht die Scharia einführen will, werden wir sie zwingen. Wir stürzen die Regierung und dann wird die Scharia in Mali eingeführt. Also das ist einfach nur die Gesetze aus dem Koran, um eine Gesellschaft aufzubauen, wo nicht gestohlen wird, da wird nicht gelogen, da gibt es keinen Ehebruch. Also eine sittlich, moralisch gute Gesellschaft, die wollen wir aufbauen. Das sagt Pater Hans-Joachim Lohre über seine Gefangenschaft in den Händen von Islamisten. Wie er dann schließlich freigelassen wurde und welche Lehren er aus dem Phänomen des Islamismus zieht, das alles hören Sie gleich. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell. Fast genau ein Jahr lang war Pater Hans-Joachim Lohre deutscher Afrikamissionar in den Händen einer islamistischen Terrorgruppe. Doch er ist nicht verbittert. Stattdessen setzt er sich weiterhin für den christlich-islamischen Dialog ein. Mehr dazu erzählt er in diesem bewegenden Gespräch mit André Stiefenhofer. Und man muss hier, denke ich, auch unterscheiden zwischen ihren Bewachern, die ja so 16 Jahre alt waren, wie Sie beschrieben haben, die wahrscheinlich wirklich aus Idealismus handeln. Ja, ganz genau. Und diejenigen, die dann an der Spitze waren, die ihnen Befehle geben. Ja, aber selbst die Leute reagieren ja auf Missstände. Und wie ich Interviews mit Ihnen entnommen habe, gab es da auch Diskussionen über den Westen und die USA und die Rolle des Westens oder der großen Politik in Mali, dass die eigentlich schuld seien. Natürlich, natürlich. Als ich sagte, ich muss unbedingt meine Mutter anrufen oder ich muss mit der kommunizieren, die vergeht vor Sorgen. Und dann sagten die, ja, und die Mütter in Afghanistan, als die Amerikaner uns bombardiert haben, haben die keine Sorgen um ihre Kinder? Das war so die Antwort von denen. Aber der Punkt ist eben, von Anfang an, als Mohammed dann eben seine Lehre von dem einen Gott verkündet hat, haben sich die Bewohner von Mekka gegen ihn gestellt. Dann ist er nach Medina geflohen. Und dann haben die eine Armee aufgestellt und Mohammed bekämpft. Und das Bild haben die weiterhin. Wir sind die, die die Wahrheit haben, den einzig wahren Glauben, den Islam. Und der Westen oder die Ungläubigen haben sich gegen uns verbündet, um uns und den Islam auszuradieren. Und wir müssen uns verteidigen. Und da sind natürlich die Amerikaner und die Westen da. Und als ich dann am ersten Abend, als wir dann im Buschstadt waren, in dieser kleinen Gruppe, dann kam abends so ein Chef, also der Unterchef dieser Region vielleicht, dann fragte ich ihn, warum ich? Was habe ich euch denn getan? Ich bin Priester, ich arbeite im christlich-muslimischen Dialog für Verständnis zwischen den Religionen. Ich helfe den Armen, ich helfe auch den Muslimen, die im Krankenhaus sind und die Medikamente nicht bezahlen können. Er sagt, das hat nichts damit zu tun, dass du Priester bist. Das ist, weil du Deutscher bist. Und Deutschland ist im Krieg gegen uns. Und deswegen ist das jetzt unsere Rache an Deutschland. Also eine rein politische Geschichte. Sie wurden einfach als Deutscher in Gemeinschaftshaft genommen. Ja, sozusagen, ja. Wie haben Sie denn die Zeit Ihrer Gefangenschaft verbracht? Sie haben das Ganze jetzt mit einem Pfadfinderlager verglichen. Das klingt jetzt recht verniedlichend für die ernste Situation, in der Sie waren. Ich muss sagen, dass ich also im Auto, in dem Moment, wo mir das klar war, dass das eine islamistische Entführung war, ich die Gnade hatte, an zwei Sachen zu denken. Ne? An Viktor Frankl, der ja Auschwitz überlebt hat, der Gründer der Logotherapie, und der gesagt hat, haben Auschwitz überlebt, nicht die Leute, die die SS gehasst haben oder die sich aufgegeben haben, sondern die, die es verstanden haben, dieser Situation einen Sinn zu geben. Und da habe ich gesagt, den Sinn, den ich jetzt dieser Zeit gebe, ob das nun 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dauert, ist, ich beginne heute mein Sabbatjahr. Ich habe keinen Stress mit irgendwelchen Vorträgen vorzubereiten, mit Kontakte zu knüpfen für unsere Vorträge. Wir nennen das Konferenzen, aber das sind dann eben, man lädt also einen Muslim ein, einen Christen, und die machen dann eben Vortrag zu einem Thema, wie zum Beispiel Apostasie oder Bekehrung. Darf man die Religion wechseln? Oder Geld und Reichtum, was sagen die Religionen dazu? Die Rolle der Bibel oder des Koran im Leben der Gläubigen. Das war vorher meine Aufgabe. Ich sagte, jetzt habe ich keinen Stress mehr. Ich habe einfach nur Zeit, endlich mal zu beten und meinen Glauben zu vertiefen. Auch wenn ich keine Bibel dazu hatte. Ne? Und das Zweite war, ich habe an die Geschichte von dem Josef gedacht aus dem Alten Testament. Sie kennen die ja alle. Der Josef wird von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Und dann kommt er ins Gefängnis und schließlich wird er aber dann der Verwalter der Getreidespeicher. Als seine Brüder kommen, um bei ihm Korn zu kaufen, fürchten die seine Rache. Und er sagt, hab keine Angst, Gott hat mich euch vorausgeschickt, um euch zu retten. Das Böse, was ihr mir getan habt, Gott hat es in Gutes gewandelt. Und das ist also ein Satz, den ich in der geistlichen Begleitung sehr oft angewandt hatte und sagt, jetzt kann ich das endlich leben. Und ich war wirklich von Anfang an davon überzeugt, dass aus dieser Situation etwas Gutes werden kann. Ich sage, vielleicht muss ich ja auch 4, 5 Jahre hier bleiben und irgendwann treffe ich einen von den Dschihadistenführern und wir diskutieren. Und dann sagt er, ja, eigentlich hast du ja recht, gut, wir lassen jetzt mal die Kalaschnikow weg und wir machen dann Frieden in Mali. Ne? Man kann ja immer mal träumen. Und ich weiß, dass ich wusste das von der Entführung der Schwester Gloria, eine kolumbianische Ordensfrau, eine Franziskanerin in Mali, die war 4,5 Jahre in Gefangenschaft von Al-Qaida. Dann hatten wir gleich ein Gebet für sie geschrieben, Gebet zur Befreiung der Schwester Gloria. Und das wurde in allen Gemeinschaften, und also in allen christlichen Gemeinden, in allen Kirchen gebetet und dann auch in jeder religiösen Gemeinschaft, morgens oder abends oder so. Und ich wusste, dass die Weißen Väter oder die Kirche in Mali sicher auch ein Gebet für die Befreiung von Pater Hayo schreiben werden. Und das haben die gemacht und das wurde dann im Radio vorgelesen, im Fernsehen. Dann hat der Präsident des Hohen Islamrates in Mali, den ich auch eben durch meine Arbeit persönlich kannte, 2 Wochen nach meiner Entführung schon eine Demonstration aufgerufen oder zu einer Demonstration aufgerufen gegen die Militärführung wegen der wachsenden Unsicherheit in Mali, wo sogar der Pater Hayo entführt wurde. Und er bittet alle Muslime in Mali, jeden Freitag am Freitagsgebet in den Moscheen für die Freilassung von Pater Hayo zu beten. Ich glaube, das ging dann in ganz Mali rum. Während in meiner Arbeit war ich ja auf Bamako konzentriert und ich glaube, durch diesen Mythos auch Gefangener von Al-Qaida zu sein in der Wüste, dass das eben Christen und Muslime noch viel mehr zusammengebracht hat als vorher. Ich war jetzt in Marseille, da komme ich vielleicht danach hin, also als neue Ernennung am Ende des Jahres. Und zur Pfarrei gehört eine Vorstadtsiedlung, so ein sozialer Brennpunkt mit 4 18 Stockwerke hohen Türmen. Und in einem dieser Türme im 17. Stockwerk lebt eine Ordensgemeinschaft von Charles de Foucault, 3 Frauen. Und die sagten mir, ja, unten hier in der 8. Etage wohnt auch eine Familie aus Mali. Oh ja, schön. Am nächsten Tag nach der Messe sagt mir eine Schwester, gestern habe ich die Frau durch Zufall getroffen. Und ich habe mir gesagt, der Pater Hayo war bei uns. Und er sagte, der Pater Hayo? Nein, der ist Gefangener in Mali. Wir haben den im Fernsehen gesehen und wir hören das im Radio. Und er sagte, nein, der ist freigelassen. Das gibt's doch nicht. Wir haben jeden Tag für seine Freilassung gebetet, Muslime. Und dann sagte sie, und wenn er jetzt nicht nach Mali zurückgehen kann, dann sagen Sie ihm doch bitte, er soll nach Mali im 8. Stockwerk von der Solidarität kommen. Das ist super. Aber das sind Mali, das sind malische Muslime. Ja. Mhm. Und das sind auch diese Jungs, mit denen ich zusammen war. Also ihre Entführung hat durchaus auch große Früchte getragen in dem Sinne, die sie damals noch nicht unbedingt sehen konnten. Ja, wichtig war, dass sie es annehmen konnten, diese Entführung. Aber für die ich gebetet habe. Mhm. Ich habe jeden Tag 4 bis 5 Stunden gebetet. Also ich habe 2 Stunden lang die Messe gelesen. Ich meine, nach fast 40 Priesterjahren kann man dann doch das Evangelium so halbwegs auswendig und die verschiedenen Stellen. Und ich habe mir jedes Mal vorgestellt, ich bin jetzt heute in der Kathedrale oder heute in der Pfarrei der Weißen Väter oder heute in der Pfarrei von Lafiabougou. Und ich stelle mir die Leute vor, die ich kannte und sage, gut, im Namen des Vaters und des Sohnes und heute haben wir im Evangelium die Bergpredigt und Jesus lädt uns also ein, seinen Spuren zu folgen. Und dann kommt Kyrie und dann kommt Gloria und dann Eingangsgebet und das Evangelium. Und dann habe ich immer noch 10 Minuten gepredigt für die Leute, die da waren. Und dann wenigstens eine halbe Stunde lang Fürbittgebet oder Messintention für meine Familie, für meine Freunde, für die weißen Väter, die weißen Schwestern, für Mali, für die Regierung in Deutschland, für die Regierung in Mali, für die Leute, die meine Freilassung verhandeln sollen und für die Dschihadistenführer, für den Chef von Al-Qaida, Iyad Agali, Amadou Koufa, damit sie wirklich den Weg des Friedens wählen. Ich habe also wirklich sehr viel gebetet. Pater Hans-Joachim Lohre, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und uns Einblick in diese Situation gegeben haben. Dankeschön für die Einladung und haben Sie keine Angst vor dem Islam. Wirklich, das sind Menschen, Muslime, die gottesfürchtig sind und versuchen einfach nur ihren Glauben zu leben. Ne? Und ich habe mir oft gesagt, wenn wir Christen doch auch versuchen würden, das Evangelium so in die Tat umzusetzen, wie die Muslime versuchen, den Koran in die Tat umzusetzen, dann sähe die Welt auch anders aus. In diesem Sinne, vielen Dank. Bitteschön. André Stiefenhofer sprach für Weltkirche aktuell mit Pater Hans-Joachim Lohre, der ein Jahr lang Gefangener einer Splittergruppe von Al-Qaida war. Wenn Sie sich intensiver, liebe Zuhörer, mit dem Thema Islamismus in Afrika auseinandersetzen möchten, empfehle ich Ihnen die neu erschienene Schrift »Verfolgt und vergessen«. Sie können sie kostenlos auf der Webseite von Kirche in Not unter www.kirche-in-not.de herunterladen. Zum Abschluss noch eine erfreuliche Nachricht. Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Pier Battista Kardinal Pizzaballa, war kürzlich zu Besuch in der internationalen Zentrale von Kirche in Not in Königstein und dabei hat er die Hoffnung geäußert, dass der Krieg im Heiligen Land nicht mehr lange andauern wird. Auch das hoffen natürlich wir und in diesem Zusammenhang hat der Patriarch auch Weihnachtsgrüße übermittelt an alle Wohltäter von Kirche in Not und auch an alle Menschen guten Willens, die Menschen im Heiligen Land nicht vergessen, vor allem die kleine christliche Minderheit. Ich möchte mich diesen Grüßen anschließen und Ihnen und Ihren Familien schon jetzt ein gesegnetes Fest der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus wünschen. Frohe Weihnachten Ihnen allen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche zur Jahresabschlusssendung von Weltkirche aktuell hier noch einmal wiederhören. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner. Ci avviciniamo al Natale, ormai Natale. E a Natale si parla sempre di gioia, di speranza, si parla sempre di pace. Weihnachten steht vor der Tür, eine Zeit, in der wir von Freude, Hoffnung und Frieden sprechen. Das sind Worte, die sich von unserer Realität sehr weit entfernt anfühlen können. Ich denke an das, was wir im Heiligen Land erleben, aber es ist in so vielen anderen Teilen der Welt genauso. Ich denke an Syrien, ich denke an viele Länder in Afrika. Aber der Glaube sagt uns, dass Jesus Fleisch geworden ist und Frieden gebracht hat. Wir glauben das wirklich. Und obwohl Satan in der Welt arbeitet, um zu spalten, hat Jesus zahllose Zeugen gesandt, die sich für den Frieden einsetzen. Ich bin sicher, dass wir mit der Hilfe von Kirche in Not weitermachen können, nicht nur um so vielen Christen auf der ganzen Welt Unterstützung zu bringen, sondern auch um Zeugnisse des Friedens und der Liebe zu geben. Das ist es, was Weihnachten auch heute noch in so vielen Teilen der Welt bedeutet. Ihnen allen wünsche ich frohe Weihnachten. Natale significa ancora oggi in tante parti del mondo. To all of you, Merry Christmas.